Unten auf dem grauen Fluss warten schon am Steg. Boot und Ruder, beides wird Heimat für den Weg. Stadt und Hügel werden fahl, Ufer grüßen matt. Und der Steg mein Boot bereits längst vergessen hat. Was ich finde, weiß ich nicht, legt mein Boot mal an.